Hey, wach auf, du kleine Mistratte! Ich krieg dich, du Schwanzlutscher! Knallt die Bässe an die Wand, der Löscher ist gar nicht der Grund.